Dekodiert die Noten in den drei Intervention-Bits. erste Note wird dann mit dem ausgewählten Turnier und Dauer abgespielt. Achtung, Doppelpunkt. Die Bindung durch. Computer, Musik, alle Türen sind das Ergebnis einer bestimmten Mischung aus durch die Grundschule. F2 gleich 20 durch die erste Maschine. Zweite Harmonische. F3 gleich 3 durch die zweite Maschine. Dritte Harmonische. Die zweite Maschine hat die dreifache Frequenz. Klammer auf dritte Harmonische Klammer zu. Und zweite. Das natürliche Verhältnis dieser harmonischen Frequenzen ist der bestimmende Faktor für die unterschiedlichen Toncharakteristik der einzelnen Instrumente. In Wirklichkeit ist echte Musik wesentlich komplizierter. Jede Note hat nicht nur eine bestimmte Tonhöhe und eine eigene harmonische Zusammensetzung. Sie verändert auch ihre harmonische Zusammensetzung und die relative Lautstärke-Charakteristik während einer Thank you.